1. Sex tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, dem Ort, wo Lazarus lebte, den Jesus zuvor von den Toten auferweckt hat. 2. Dort bereiteten sie ihm ein Gastmahl, wo bei Martha bediente, waren Lazarus zu den Gasten gehort, die mit Jesus am Tisch saßen. 3. Maria nahm daraufhin ein Pfandekter, kostbare Nardensalbe, saubte damit Jesu Fuss und trocknet sie anschließend mit ihren Haaren, wodurch das ganze Haus vom Duft der Salbe erfüllt wird. 4. Judas Iscariot, eine seiner Jünger, der in später Veriten sollte, fragte daraufhin, 5. Warum wird die Salbe nicht für 300 Denar verkauft und das Geld den Armen gegeben? 6. Die sagt jedoch nicht aus Sorgam die Armen, sondern weil ein Dieb war und als Verwalter der Kass oft Geld daraus entwendet. 7. Jesus erwidert, last sie in Ruhe, sie hat dies für den Tag meiner Bestattung aufbewahrt. 8. Denn die Armen werdet immer bei euch haben, mich jedoch nicht für immer. 9. Ein Großmensch Juden erfuhr, dass Jesus dort war, und sie kamen nicht nur, Jesus zu sehen, sondern auch, Lazarus zu begegnen, den von den Toten auferweckt hat. 10. Die Hohenpriester fassen daraufhin den Beschluss, auch Lazarus zu Toten. 11. Die Wegen im Wiel Juden hingingen und an Jesus glaubten. 12. Nächsten Tag, als die Großmensch der Festbesucher hort, dass Jesus nach Jerusalem kam, nahmen sie Palmzweige, zogen ihm entgegen und riefen, 13. Hosianna! Gesegnet sei der, welcher im Namen des Herrn kommt, der König Israels. 14. Jesus fand jedoch einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie es in der Schrift steht, 15. Fürchte dich nicht, Tochter Zion, sieh, dein König kommt, sitzend auf einem Eselsfüllen. 16. Sein Jünger verstanden die Zunachs nicht, doch als Jesus verherrlicht wird, erinnerten sie sich, dass die Zuber in geschrieben stand und das man es ihm so getten hat. 17. Die Weilen Menschen, die bei im Gusen waren, als Lazarus aus dem Grab rief und in von den Toten auferweckte, legten Zunis für in AB. 18. Die Schaut zog im Orch die Menschen gegen, weil sie gehort hat, dass Diocese Wunderzeichen vollbracht hat. 19. Die Pharisäer sagten daraufhin zueinander, seht, dass nichts ausrichtet. Sieh, die ganz Welt läuft im Nack. 20. Unter den Genigen, die Samfest hinaufgekommen waren, anzubieten, befanden sich auch einige Griechen. 21. Die Stratenen Philippus aus Bethsaida in Galilä herren und beten in, Herr, wir mockten Jesus sehen. 22. Philippus ging und sagt es Andreas, und Andreas ging zusammen mit Philippus und sagt es Jesus. 23. Jesus antwortet ihnen jedoch, die Stund ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ein Waisenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, stirbt es aber, so bringt es viel Frucht. 25. Wer sein Leben liert, wird es verlieren, wer aber sein Leben in dieser Welt hast, wird es für das ewige Leben bewahren. 26. Wenn jemand mir dienen will, soll mir folgen, und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. 27. Wenn jemand mir dient, wird der Vater in Ehren. Jetzt ist mein Seel zutiefst beunruhigt. Was soll ich sagen? Soll ich bitten, Vater, ret mir aus dieser Stund? Doch dieschal bin ich in die Stund gekommen. 28. Vater, verherrlich deinen Namen. Daraufhin kam ein Stimm vom Himmel, die sprach, ich habe ihn verherrlicht und werd ihn wieder verherrlichen. 29. Die amste Hand Mensch, die Zuhort, sagt, es habe gedonnert. And mein 10, ein Engel hat mit ihm gesprochen. 30. Jesus antwortet und sagt, die Stimm ist nicht meinetwegen gekommen, sondern euretwegen. 31. Jetzt erget das Gericht über dies Welt. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. 32. Und ich, wenn ich von der oder erhaut wird ich also mir sehen. 33. Dies sagt anzuduten, welcher Art Todes sterben wird. 34. Die Men Joedet Him, Wer Haben Aus Dem Gesetz Gehort, Das Der Christus Uig Blate. Why Kannst Du Dann Sagen, Der Menschensen Muss Erhope Wer Denn? Where is Dieser Menschensen? 35. Jesus Sagt Zu Ihnen, Noch Ein Kur Zietis Das Licht Unter Uig. Get, Solange Das Licht Hat, Damit Uig Die Finsternis Nicht Überfällt, Denn Wer In Der Finsternis Get, Weiss Nicht, Wohin Get. 36. Glorten das Licht, solange es hat, damit es son des Lichts wurdet. Nachdem Jesus dies gesagt hat, jing wegen verbarg sich vor ihnen. 37. Obwohl so viel Wunderzeichen vor ihnen getan hat, glaubten es I denig nichten in. 38. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt word, der gesagt hat, Herr, wer hat an seere Botschaft geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart worden? 39. Die Schalb konnten es I nicht glauben, denn Jesaja hat auch gesagt. 40. Hat ihr Augen geblendet und Haares verhartet, damit es I nicht mit den Augen sehen, mit dem Hasen verstehen, sich bekehren und ich es I heile. 41. Die sagt Jesaja, weil Jesu Herrlichkeit gesehen und von ihm gesprochen hat. 42. Trotzdem glaubten auch viel von den führenden Personlichkeiten in, bekannten es aber wegen der Pharisäer nicht offen, nicht aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. 43. Denn es I liebten die Anerkennung der Menschen mehr als die Anerkennung Gottes. 44. Jesus rief und sagt, Wer an mich glaubt, glaubt nicht nur an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. 45. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. 46. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. 47. Und wenn jemand mein Wort hört und es I nicht befolgt, richte ich ihn nicht, denn ich bin nicht gekommen, die Welt zu richten, sondern die Welt zu retten. 48. Wer mich verachtet und mein Wort nicht nimmt, hat bereit seinen Richter, das Wort, das ich gesprochen habe, Wort in am letzten Tag richten. 49. Denn ich habe nicht aus mir selbst gesprochen, sondern der Vater, der mich gesandt hat mir den Auftrag gegeben, was ich sagen und reden soll. 50. Und ich weiß, dass sein Auftrag uiges Leben bedeutet. Was ich also read ich so, why es mir der Vater gesagt hat.